Deutsche Männer und deutsche Frauen, die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Bevor ich auf den Inhalt des Gesetzes und seine Auswirkungen eingehe, ist es erforderlich, Ihnen etwas über die Gründe und die Vorgeschichte zu erzählen, die zu dem Gesetz geführt haben. Es ist eine leider bedenkliche Tatsache, dass zum Beispiel gerade oft Minderbegabte und Schwachsinnige sich erheblich stärker vermehren als die wertvollen Gruppen. Während die gesunde deutsche Familie, besonders der gebildeten Schichten, nur etwa 2 Kinder im Durchschnitt hat, weisen Schwachsinnige und andere erblich Minderwertige durchschnittlich Geburtenziffern von 3 bis 4 Kindern je Ehe auf. Bei einem solchen Verhältnis ändert sich aber die Zusammensetzung eines Volkes von Generation zu Generation, sodass in etwa 3 Geschlechterfolgen die wertvolle Schicht fast völlig verschwunden ist und nur noch Minderwertige übrig bleiben. Das bedeutet dann aber den Untergang und das Aussterben der hochwertigen Menschen und Familien. So ist die Zukunft unseres Volkes ernstlich bedroht. Es geht dabei eben um das Leben und Sterben der deutschen Nation. Wenn die wirtschaftliche Seite auch nicht ausschlaggebend sein darf, muss doch in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass für geistesschwache Hilfsschüler, geisteskranke und Asoziale jährlich Millionen Werte aufgewandt werden müssen, die den gesunden, kinderreichen Familien durch indirekte Steuern entzogen werden. Ferner dürfen wir nicht vergessen, dass Verbrecher und arbeitsscheue, asoziale Menschen zum großen Teil nach Berechnung von einzelnen Autoren sogar zu 30 bis 50% aus der Zahl der Schwachsinnigen und geistig Minderwertigen sich rekrutieren. Also auch Kosten und Belastungen, die unserem Volk daraus erwachsen, haben ihre Ursache ebenfalls in der angeborenen geistigen Minderwertigkeit. Weite Kreise des deutschen Volkes stellten daher die Forderung, durch Erlass eines Sterilisierungsgesetzes das biologisch minderwertige Erbgut auszuschalten. Da die Unfruchtbarmachung das einzig sichere Mittel ist, um die weitere Vererbung von Geisteskrankheiten und schweren Erbleiden zu verhüten, muss sie darum als eine Tat der Nächstenliebe und Vorsorge für die kommende Generation angesehen werden. Nicht die wirtschaftlichen Gesichtspunkte stehen also im Vordergrund, sondern das wahrhaft soziale Mitempfinden, weil jede im Gesetz aufgeführte Krankheit oder Geisteskrankheit ein unendliches Leid für den Kranken und seine Angehörigen bedeutet. So ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses daher eine entschlossene Maßnahme der Regierung, die unseren Volkskörper reinigen und die krankhaften Erbanlagen allmählich ausschalten soll. Um nun nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Unfruchtbarmachung eine Strafe für die unglückliche betroffene Person darstelle, ist bewusst davon abgesehen worden, das Gesetz mit der Sterilisierung oder Kastration von Verbrechern zu belasten.